Hello, hello and hello again. Hallo, hallo und nochmals hallo. Gracie and Reinhard are back. Gracie und Reinhard sind zurück. Recording some more devotionals. Und nehmen ein paar weitere Andachten auf. So look, some wanted to be following this man, others the other man, and some said, I only belong to Jesus. Einige wollten diesem Mann nachfolgen, andere dem anderen, und einige sagten, ich gehöre nur zu Jesus. Why was Paul so strongly confronting this attitude? Warum konfrontierte Paulus diese Haltung so heftig? Because you take Jesus out of the center of the church and the church will collapse. Weil wenn du Jesus aus dem Zentrum der Gemeinde weglässt, bricht die Gemeinde zusammen. You take Jesus out of the center of your life and your life will collapse. Wenn du Jesus aus dem Zentrum deines Lebens wegnimmst, wird dein Leben zusammenbrechen. Nothing is going to work well if you remove Jesus from the center. Nichts wird gut funktionieren, wenn du Jesus aus dem Zentrum entfernst. So look what he says after this. I think it's so beautiful. Schau, was er danach sagt, finde ich sehr schön. Verse 13. Vers 13. But let me ask you. Ich frage euch aber. Is Christ divided up into groups? Ist Christus in Gruppen aufgeteilt? Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? So every single time we form groups within the body of Christ. Jedes Mal, wenn wir innerhalb des Leibes Christi Gruppen bilden. We actually are dividing Jesus Christ. Zerteilen wir Jesus Christus. Why are we dividing Jesus Christ? Warum spalten wir Jesus Christus? It's very simple. Das ist ganz einfach. The church is the body. Die Gemeinde ist der Leib. If you tear the body into different pieces, going in different directions, you've divided Jesus, who is the body. Wenn du den Leib in verschiedene Teile zerlegst, die in unterschiedliche Richtungen gehen, zerteilst du Jesus, der der Leib ist. Because if Jesus is the head of the body, that means he's part of the body. Denn wenn Jesus das Haupt des Leibes ist, bedeutet das, dass er ein Teil des Leibes ist. He's one with the body. Er ist eins mit dem Leib. You cannot say Jesus is the head and we are the body in the sense that you separate these two. Du kannst nicht sagen, dass Jesus das Haupt ist und wir der Leib in dem Sinne, dass du diese beiden voneinander trennst. 1 Corinthians 12 teaches us. 1. Korinther 12 lehrt uns, that even the head needs the body. Dass sogar das Haupt den Leib braucht. What does that mean? Was bedeutet das? It means Jesus and the body are one. They're inseparable. Das heißt, dass Jesus und der Leib eins sind. Sie sind unzertrennlich. You know, many Christians separate Jesus from the body. Viele Christen trennen Jesus vom Leib. But when we talk about he's the head, we're the body, we just talk about a position, not separate. Wenn wir davon reden, dass er das Haupt ist und wir der Leib, reden wir von einer Position, nicht von einer Trennung. But so many people think if he's the head, he's got his own life and then we have our own life. Viele denken, wenn er das Haupt ist, hat er sein eigenes Leben und wir haben unser eigenes Leben. No. Nein. Cut your head off from the body and see what life there is left. Schneide den Kopf vom Leib ab und sieh, wie viel Leben übrig bleibt. There's no life left. Es gibt kein Leben mehr. That's what you have to understand. Das ist es, was du verstehen musst. So the moment they tried to make these divisions, they were dividing Christ. In dem Moment, in dem sie versuchten, diese Trennung zu machen, haben sie Christus geteilt. That's completely absurd. Das ist völlig absurd. That's why Paul said, was Christ divided? Deshalb sagte Paulus, wurde Christus geteilt? But look what he says afterwards. Aber schau mal, was er danach sagt. Did I die on the cross for you? Bin ich für euch am Kreuz gestorben? I mean, this is so strong. Ich finde, das ist so stark. Of course, everybody knows that Paul did not die on the cross. He was still alive. He was writing this letter. Natürlich weiß jeder, dass Paulus nicht am Kreuz gestorben ist. Er lebte noch. Er schrieb diesen Brief. Why did he use such drastic language? Warum hat er das so drastisch ausgedrückt? Because he really wanted to wake up these Corinthians. Weil er die Korinther wachrütteln wollte. And he wanted them to understand. Und ihnen klar machen wollte. That the moment you become like this inside of the church, dass in dem Moment, wo man sich in der Gemeinde so verhält, that you make different leaders or different people the one who you follow rather than Jesus, dass man verschiedene Leiter oder andere Menschen zu denjenigen macht, denen man nachfolgt, anstatt Jesus zu folgen. It is like dividing the body of Jesus into different parts. Es so ist, als würde man den Leib Jesu in verschiedene Teile zerteilen. And it is like making somebody else your savior. Und jemand anderes zu seinem Retter machen. That's the spirit of Antichrist. Das ist der Geist des Antichristen. So that's what Paul fought. Deshalb hat Paulus ihn bekämpft. He showed them, listen, I did not die on the cross for you. So why do you put your focus on me? Er zeigte ihnen, hört zu, ich bin nicht für euch am Kreuz gestorben. Warum legt ihr also den Fokus auf mich? Look what he says in the next sentence. Schau, was er im nächsten Satz sagt. At your baptism did you pledge yourself to follow Paul? Habt ihr bei eurer Taufe geschworen, Paulus zu folgen? I mean, that's really crazy. Ich meine, das ist wirklich verrückt. Did you pledge to follow Paul? Habt ihr geschworen, Paulus zu folgen? Do you know what? Weißt du was? Because most Christians, they don't even understand what baptism means. They don't understand the sentence. Weil die meisten Christen gar nicht verstehen, was die Taufe bedeutet, verstehen sie den Satz nicht. But that culture, they understood it. Aber in ihrer Kultur haben sie das verstanden. Unless you understand the culture, you will not understand what Paul was saying. Wenn du die Kultur nicht verstehst, wirst du nicht verstehen, was Paulus gesagt hat. See, when Jesus said, baptize in my name. Schau, als Jesus sagte, tauft auf meinen Namen. He never said that go and baptize people and then add, I baptize you in the name of Jesus. Hat er nie gesagt, geht, tauft die Menschen und fügt dann hinzu, ich taufe euch auf den Namen Jesus. He did not say just add that sentence. Er hat nicht gesagt, fügt einfach diesen Satz hinzu. In the end you say, I baptize you in the name of Jesus Christ. Und sagt am Ende, ich taufe dich auf den Namen Jesus Christus. That's not what he meant. Das hat er nicht gemeint. The moment you said, I baptize you in the name of Jesus. In dem Moment, in dem man sagt, ich taufe dich auf den Namen Jesus. You made a pledge. Macht der Getaufte ein Versprechen. A pledge, you made like a vow. Ein Versprechen, das ist wie ein Gelübde. You know, that's what Paul said here. So wie Paulus es hier gesagt hat. He said, did you pledge yourself to follow me? Er sagte, habt ihr geschworen, mir zu folgen? That's what he said. Das ist es, was er sagt. Of course it is exactly absurd to them too. Natürlich ist das auch für sie völlig absurd. Why is this absurd? Warum ist das absurd? Because in that culture everybody knew. Weil in dieser Kultur jeder wusste, whoever baptizes you, dass du demjenigen, in the name of a certain person, der dich auf den Namen einer bestimmten Person tauft, you pledge to follow the person in whose name you are baptized. Versprichst, der Person zu folgen, auf deren Namen du getauft wirst. And Paul baptized them in the name of Jesus, not in his own name. Und Paulus taufte sie auf den Namen Jesus, nicht auf seinen eigenen Namen. So the moment Paul baptized or anybody baptized them, in dem Moment, in dem Paulus oder irgendjemand sie taufte, and baptized them in the name of Jesus, und sie auf den Namen Jesus taufte, these people pledged to follow only Jesus. Gelobten diese Menschen, nur noch Jesus zu folgen. But now they didn't do that. Hier aber taten sie es nicht. Now some followed Paul. Einige folgten Paulus. Some followed Peter. Einige folgten Petrus. Some Apollos. Einige Apollos. So Paul said, everything is so wrong, it's very dangerous. Also sagte Paulus, alles ist falsch, es ist sehr gefährlich. We have to fix this. Wir müssen das in Ordnung bringen. That's why he was so strong. Deshalb war er auch so energisch. Who are you following? Wem folgst du? Are you following Jesus and Jesus and only Jesus? Folgst du Jesus und Jesus und nur Jesus? Or are you following some great preacher? Oder folgst du einem großen Prediger? Don't. Do that. Tu das nicht. Only follow Jesus. Folge nur Jesus. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.